The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 18 vom Face of Death Podcast. Ja, hallo alle zusammen. Wir haben uns nochmal eingefunden hier in unserem kleinen Teamspeak-Studio für eine letzte Folge im Jahr 2016. Und ich freue mich, dass ich hier zusammen mit dem Hatti im Teamspeak bin. Hallo Hatti, wie geht's denn dir? Einen wunderschönen guten Abend. Ja, danke, mir geht's gut. Ich bin gerade auf den Rotweintrip gekommen. Passt irgendwie gerade zu unserem aktuellen Fall, den wir gleich besprechen werden. Das hat so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, was ist das? Karibik-Flair oder so? Ich weiß es gar nicht. Urlaubsflair? Urlaubsflair, ja. Das, Urlaubsflair. Genau. Mhm. Ja. Ich bin ja auch gespannt, was du bei diesem Fall an Musik einspielen wirst. Ich weiß nicht. Also Hast du noch nicht gespickt? Ich hatte es dir ja per Telegram geschickt heute schon. Oh, habe ich noch gerade. Oh, nee. Ja, dann lass dich überraschen. Dann hörst du direkt in die fertige Folge. Dann höre ich mir das erstmal an. Ja, es ist ja auch immer eine Überraschung. Und also wir haben ja heute, sage ich auch mal, einen Fall, das hatten wir so eigentlich noch nie. Wir haben so ein bisschen Wunsch von Hörern eingebaut und haben dann doch wohl eine Leiche. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ne? Es ist ein sehr verzwickter Fall eigentlich, ja. Wir haben sogar eine Leiche, obwohl wir keine Leiche haben. So, jetzt ist aber genug angeteasert. Das machen wir dann stimmt, gleich. Das haben wir gerade noch besprochen. Ja, gut, ja. Dann kommen wir ganz kurz zu den üblichen Geschichten, was die sozialen Netzwerke betrifft. Ja, Twitter gab es wie immer ein paar neue Follower. Ganz, ganz lieben Dank auch immer an die Leute, die unsere Tweets retweeten. Wir haben ja einen Schattenredakteur, der immer sehr, sehr interessante Tweets raushaut. Also vorhin hat er irgendwas geschrieben mit einer Leiche am Strand und so. Und wird immer fleißig retweetet, geliked. Ganz, ganz lieben Dank. Facebook gab es auch ein paar Likes. iTunes gab es jetzt keine neuen Rezensionen und Kommentare. Da haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass die nach wie vor am Ende bleiben. Und es kommen auch die Kommentare zu den Lösungen auch am Ende. Aber ich weiß nicht, wie du das jetzt machen willst. Du wirst jetzt gleich das Krimi-Rätsel auflösen. Und dann werden wir zumindest sagen, wer richtig gelöst hat. So habe ich es verstanden. Genau, ne? Genau so machen wir es. Weil die Kommentare oft so sind, dass sowohl die Lösung drin ist, wie aber auch interessante Ideen zu der vergangenen Folge. Und ich finde es schöner, wenn wir alles zusammenpacken, dann haben wir so einen Block. Und wir wissen ja, der ein oder andere, den interessiert das nicht mit den Kommentaren wirklich, der kann dann eigentlich an der Stelle dann quasi fast schon ausschalten, beziehungsweise muss ein bisschen vorskippen zum Krimi-Rätsel oder so. Das ist, wie es ist, ja. Also ich denke, wenn man Kommentare bekommt für einen Podcast, den man macht, dann sollten die auch vorgelesen und gewürdigt werden dementsprechend. Also weil die Leute geben sich auch Mühe. Die müssen halt die Homepage aufmachen, müssen da was reintippen und müssen da auf Senden drücken. Teilweise muss man noch so ein kleines Rätsel lösen, damit man weiß, dass es wirklich ein Mensch, der da tippt und kein Spam. Also ich finde, das ist schon verdientermaßen, dass es vorgelesen wird. Und das kann man sehr gut auch am Ende machen, finde ich. Das passt, ja. Ganz genau. Ja, was wir auch am Ende machen, wir haben es ja in der letzten Folge angeteasert oder angekündigt, ist unsere Tassenverlosung. Ganz genau. Da haben also nicht wenige Leute dran teilgenommen und wir haben ja gesagt, derjenige, der dann von uns gezogen wird, was wir live hier jetzt machen werden mit diesem, wie heißt die Seite, zufallsgenerator.net haben wir uns rausgesucht. Ja, gibt's verschiedene, random.org gibt's noch, wir Genau, ja. Genau. Und den Fall werden wir auf alle Fälle Anfang Januar, das wird unser nächster Fall sein. Wir werden aber nicht sagen, welcher Fall es ist. Es wird halt nur der Gewinner wissen, was wir bearbeiten werden. Vielleicht auch als Tipp für denjenigen, der die Tasse gewinnt, du solltest bitte auch nicht spoilern oder in irgendeiner Weise was verraten. Das wäre nett, ja. Ja, das wäre nett. Ansonsten schicken wir dir Besuch vorbei und der wird nicht nett. Ja. Nein. Ich glaube, das ist eine gute Idee, den Hörern mit roher Gewalt zu drohen. Das wir schicken ihn den Sönke vorbei, der ist ja Auftragskiller. Hat er mal gesagt, genau, in einer der Folgen als Audiokommentar. Das stimmt, ja. Ganz genau. Mhm. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dann lass doch mal den Fritz aus dem Sack. Lass mal den Fritz aus dem Sack lassen. Also, Krimi-Rätsel. Das ging ja um einen weihnachtlichen Schauer, war so die Überschrift. Und die richtige Lösung haben diesmal rausgefunden der Frank M., der Carsten, der Isopode und der Bastel-Andi. Es handelt sich nämlich bei dem Gesuchten um das Vampir von Hannover, Friedrich Fritz Heinrich Karl Hermann. Hamann, genau, Entschuldigung, Hamann. Man sollte lesen, was man getippt hat, das wäre gut. Also, es geht darum, auf einem im 2007 produzierten Kalender, den gab es in der Tourismuszentrale in Hannover, das war so ein Adventskalender, da waren so verträumt romantisch gezeichnet bedeutende Persönlichkeiten der Stadt und da waren halt unter anderem neben Wilhelm Busch und Gottfried Wilhelm Leibniz auch besagter Friedrich Fritz Heinrich Karl Hamann, der von 1979 bis 1925 gelebt hat, zusammen abgebildet und Hamann war halt ein Serienmörder des 20. Jahrhunderts. Wie ich schon sagte, als Vampir von Hannover bekannt, hat mindestens 24 Jungen in seine Wohnung gelockt und durch einen Biss in den Hals getötet. Ja, es ist bald Weihnachten, die anderen blutigen Details erspare ich uns heute mal an der Stelle, würde ich sagen. Ja, der Verkauf ist dann irgendwann gestoppt worden und ja, er war halt irgendwie sogar abgebildet mit Axt am Ufer der Leine, wurde er da gezeigt. Ja. Mhm. Das und richtig gelöst worden ist es auch. Das kann man mal so machen, aber das war wohl nicht so die Brüller-Idee. Nicht so die Brüller-Idee. Ja, und so. Dieser Fritz Hamann hat mich auch schon des Öfteren beim Geocaching begleitet. Also es ist auch gerne ein Mensch, der im Raum Hannover für die Geocacher irgendwie immer ins Spiel gebracht wird. Ah ja. Ja gut, das ist halt ein Thema, ne, was man dann hat. Da kann man was draus machen, ne? Das kann schon sein. Aber ich hoffe, dass es dann nicht so blutig abgeht beim Geocachen wie da. Nee, in der zumindest Geschichte. Weiß ich von keinem, der es nicht überlebt hat. Das ist schön. Ja, nicht überlebt hat wahrscheinlich, sage ich erstmal ganz vorsichtig, wahrscheinlich nicht unser nächstes Opfer, um jetzt in den Fall einzusteigen. Also Klaus und ich sind ja beides Väter und ich denke mal, Klaus ist da mit mir einer Meinung. Also das Schlimmste für Eltern ist halt, wenn das eigene Kind verschwindet, entführt oder sogar ermordet wird. Und wir haben jetzt mal einen Fall, da ist zumindest das Kind verschwunden. Und ja, ob es tot ist oder nicht tot ist oder ermordet ist oder ob es eine Leiche gibt, das wird sich jetzt im Laufe der Recherche zeigen und ich denke, wir schauen doch erstmal in den Fall hinein. Im Jahr 2005 reisten über 120 Schüler der Mountain Brook High School auf die niederländische Urlaubsinsel Aruba. Bei dieser Exkursion verschwand die 18-jährige Natalie Holloway. So wie es aussieht, wurde sie wahrscheinlich ermordet. Die Reisegruppe realisierte ihr Verschwinden erst, als am 30. Mai 2005 die Rückreise nach Birmingham im Bundesstaat Alabama anstand und man zurückfliegen wollte. In Natalies Hotelzimmer im Holiday Inn fand man ihren Pass, ihr Handy und ihren gepackten Koffer. Aber die junge Frau war nicht aufzufinden. Tja. Und zuletzt wurde Natalie von ihren Klassenkameraden an einem Tag zuvor gesehen, also einen Tag vorher, bevor die abreisen wollten. Und sie waren dort in einer Bar, die sich Carol's and Charlie's nennt. Und ja, man weiß, dass sie dort sehr, sehr viel getrunken haben. Und ja, die Klassenkameraden haben halt gesehen, dass Natalie in ein Auto stieg. Und ja, seitdem nicht mehr gesehen wurde. Und die amerikanische Presse berichtete ein Jahr lang intensiv über diesen Fall. Und es werden heute immer noch aktuelle Entwicklungen gemeldet. Weil gut, wir reden jetzt vom Jahr 2005, also sprich vor 11 Jahren. Das ist also, ich sag mal, es ist noch relativ aktuell. Und also ich glaube, wir kommen jetzt hier bei unseren Recherchen bis ins Jahr 2008 oder 2009, meine ich, habe ich jetzt noch so im Kopf. Und das ist dann ja gar nicht so lange her. Und ja, es ist halt alles sehr, sehr verwirrend. Also ich sag gleich mal am Anfang, bitte aufpassen. Es werden Leute mehrfach verhaftet und mehrfach wieder freigelassen, was ja. Ich nicht so ganz nachvollziehen kann, was da passiert ist. Und ja, um da jetzt vielleicht mal so ein bisschen das Feeling für zu bekommen, steigen wir doch einfach gleich mal mit den Ermittlungen ein. Und dann haben wir auch gleich den ersten, der, glaube ich, so gefühlte 20 Mal verhaftet wird. Genau, den haben wir gleich von Anfang an dabei. Also die Polizei von Aruba, die war als allererstes mal von Anfang an mit diesem ganzen Medienrummel überfordert. Das steht so als große Überschrift über den ganzen Ermittlungen, weil die haben nicht mit dieser Lawine gerechnet, die da aus den USA auf sie zugerollt ist. Und die Suche nach Beweisen war unzulänglich. Das steht soweit fest. Verdächtigt wurde direkt von Anfang an der 17-jährige Joran van de Slot, Sohn eines heimischen Anwalts. Der Jugendliche gab zu, mit dem Mädchen und zwei Freunden zu einem verlassenen Strand gefahren zu sein. Aber man hat weder in seinem Auto noch in seinem Haus Spuren untersucht. Die Klassenkameraden von Natalie gaben dann zu Protokoll, dass an jedem Abend sehr viel getrunken worden ist. Das haben wir eben schon kurz angerissen. Und daher war der Polizeichef von Aruba der Meinung, Natalie habe zu viel Alkohol getrunken und sei möglicherweise im Meer ertrunken. Gerald Domping heißt der Polizeichef von Aruba. Der beschrieb das Benehmen der Studenten wie folgt: Wild partying, a lot of drinking, lots of room switching every night. Also wilde Party, viel getrunken und ein schönes Bäumchen wechselt die Spiel quer durch die Zimmer im Holiday Inn. So mal frei übersetzt. Und laut seinen Informationen hat auch das Management vom Holiday Inn damals darauf hingewiesen, dass sie so ein Verhalten eigentlich nicht tolerieren können und sie schon ganz sicher sagen können, dass die Studenten der Mountain Brook High School im nächsten Jahr nicht mehr willkommen wären. Also scheinen die sich so richtig toll benommen zu haben da im Urlaub. Ja, das hat so ein bisschen Mallorca-Ballermann-Charakter, würde ich bald mal behaupten. Ja, genau. So eine Mischung aus Klassenfahrt und Big Party, Wild Partying. Ja, also wir haben ein verschwundenes Mädchen und dementsprechenderweise sollte man natürlich auch irgendwann mal vielleicht dann auch das Mädchen wieder finden, ob lebend oder tot. Aber wir haben es unter der Überschrift der fehlende Körper mal aufgeschrieben, weil auf der Insel wurde eine intensive Suchaktion nach dem Körper der 18-Jährigen eingeleitet. Die Bewohner Arubas, niederländische Soldaten, FBI-Agenten, Taucher und hunderte von Freiwilligen haben dabei geholfen oder haben versucht, die Leiche zu finden, und die gesamte Insel und das umliegende Meer wurde dabei durchkämmt, doch das Mädchen wurde nicht gefunden. Und deswegen gab es auch immer so die schleppenden Ermittlungen. Klaus hat es ja gerade gesagt, dass die mit diesem Medienrummel da auf der Insel nicht zurechtkamen, dass aus Amerika kam. Und ich denke mal, dass dieser Medienrummel, der da gestartet wurde, ein großer Beitrag der Mutter war, der Beth Twitty oder Twitty, ich weiß nicht, wie spricht man Twitty? Ich würde es Twitty aussprechen, glaube ich. Weil die ist nämlich mit ihrem jetzigen Mann und auch den Ex-Mann auf die Insel gereist und haben da also wirklich Bambule gemacht und haben dort natürlich auch beklagt, dass es schleppende Ermittlungen gibt. Das haben die wahrscheinlich dann auch der Presse so mitgeteilt. Es gibt auch einen Spielfilm dazu, da zähle ich am Schluss ein bisschen was zu. Da kann man das also ganz gut dann auch nachvollziehen, wie das mit der Presse gelaufen ist. Und man hat wiederum erklärt, die Familie habe auf verfrühte Verhaftung bestanden. Aber ich meine, man kann ja auch Leute nur verhaften, wenn man Beweise hat. Und hatte man nicht. Und dann hat die Mutter, die Beth Twitty, zum Boykott von Aruba aufgerufen und hat Unterstützung vom Gouverneur von Alabama, ein gewisser Bob Riley, erhalten. Und immer wieder warf sie die Frage auf, warum ihre Tochter nicht auf den Bildern der Überwachungskamera in der Lobby des Holiday Inn zu sehen sei. Also es gibt dort Überwachungskameras, wie es wahrscheinlich in jedem Hotel gang und gäbe ist mittlerweile und mittlerweile auch auf Straßen und so. Und ja, es kam Zweifel auf, dass Natalie überhaupt in diesem Hotel war. Und später stellte sich auch noch heraus, dass die Videos von besagter Nacht Die waren nicht sehr aussagekräftig, waren. Und weil man konnte halt wirklich nicht was sehen. Und wir kommen ja auch noch zu späteren Sicherheitsbeamten. Die spielen da ja auch noch eine Rolle. Man weiß nicht so ganz genau, was mit diesen Videos passiert ist, ob die da geschnitten wurden oder ausgetauscht worden ist. Das konnte man nicht so wirklich nachweisen. Ja, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt war, dass es wohl möglich war, dass Natalie ihr Zimmer betreten und verlassen konnte, ohne zwingend durch diese Lobby zu gehen. Das heißt, ja, wahrscheinlich der Rest des Hotels war halt nicht videoüberwacht damals, sondern die haben nur die Lobby überwacht. Und es gab wohl den einen oder anderen Hintereingang, wo man auch hätte rein und raus gekonnt. Also dementsprechend sind die Videos außen vor, aber die Mutter, die Beth Twitty, hat sich halt darüber sehr, sehr echauffiert, dass das da nicht die entsprechenden Nachweise zu finden waren. Die Verdächtigen hatte man dann eigentlich schnell bei der Hand, das haben wir im Eingang schon gehört. Joran van der Slot und seine Freunde, das sind die Brüder Deepak und Zetchi Kalopi, die blieben nach wie vor die einzigen Verdächtigen. Man hatte zuvor Nick John und Abraham Jones, das sind die zwei Sicherheitskräfte des Hotels, verhaftet, weil die von Van der Slot schwer belastet worden sind. Seine Behauptung stellten sie später als Lügen heraus. Die beiden wurden dann auch recht zügig, direkt am 13. Juni 2005 ohne Verhandlung und ohne Verurteilung wieder entlassen. Verdächtigt wurden die beiden deshalb, weil sie dafür bekannt waren, dass sie abends gerne mal so mit dem Auto noch durch die Stadt gefahren sind, um meistens gerne alleinstehende Frauen noch aufzureißen und dabei wohl auch gerne mal ihren Status als Sicherheitsbeamte missbraucht haben. Also sprich in Uniform, ja, weiß nicht, ob Hilfe angeboten oder anderweitig vielleicht sogar massiv unter Druck gesetzt, steht so nicht weiter drin in den Unterlagen, die wir haben. Und ja, damit waren sie kurzzeitig verdächtigt, sind aber, wie ich schon gesagt habe, relativ schnell wieder raus und es bleibt Johann van der Slot und seine beiden Freunde. Ja. Und da kam es auch schnell zur Verhaftung eigentlich dann. Ja, genau. Die wurden nämlich dann mal wieder verhaftet oder der Johann wieder verhaftet und zwar am 9. Juni 2005, weil sie halt verdächtig wurden, das Mädchen gekidnappt und ermordet zu haben. Außerdem wurde auch der Vater von van der Slot verhaftet und ein Discjockey, DJ Steve Gregory Cross oder Cross, wurde auch festgenommen. Der wurde aber jedoch bald wieder freigelassen und der Polizeichef Dumping bestätigte damals in einem Bericht, dass die drei Jugendlichen bereits drei Tage nach dem Verschwinden von Natalie Holloway überwacht wurden. Telefone wurden abgehört und ihre E-Mails wurden von den Ermittlern mitgelesen. Der Inhalt der Telefonate und der Mails war dann anders genug, die jungen Männer vorerst in Haft zu nehmen. Die Festnahme von Steve Gregory Cross wurde damit begründet, dass er Van der Slot beschuldigt wurde, zum Verschwinden von Holloway zurückzuhalten. Also ja, das ist alles sehr, sehr schwammig. Und bei Van der Slots Vater, so die Ermittler, wäre es keine Verhaftung gewesen, sondern man hätte ihn nur zu einer Befragung mit aufs Revier genommen. Ja gut, also er ist Anwalt und er wird demnach natürlich auch wahrscheinlich gewusst haben, wie er sich da rauswinden kann. Davon gehe ich auch aus, ja. Sein Sohnemann war etwas unglücklich unterwegs, würde ich sagen, an der Stelle. Der hat sich eigentlich immer mehr verdächtig gemacht, dadurch, dass er die Version vom Verlauf des Abends immer wieder geändert hat. Das heißt, erstmal hat er angegeben, mit Natalie am Strand in der Nähe des Marriott Hotels gewesen zu sein und sie dort zurückgelassen zu haben. Später behauptet er dann, die Calopy-Brüder wären mit dem Mädchen weggefahren. Diese stritten das ab. Und diese ganzen verwirrenden Angaben, das hat dann einfach dazu geführt, dass die Ermittler erstmal gesagt haben, so, die setzen wir erstmal fest. Und das ist scheinbar auf Aruba sogar auch möglich, bis zu 24 Stunden, auch ohne hinreichenden Verdacht, Leute erstmal wegzusperren. Das steht in der Wikipedia drin. Und für die Eltern war das natürlich auch ein Wechselspiel der Gefühle. Also da wurde mal der eine, dann mal der andere verdächtigt. Und am 1. September 2005 entließ man dann alle drei erneut. Denn das größte Problem der Polizei war eigentlich, sie haben keine Leiche gehabt. Und sie hatten auch keinen wirklichen Beweis, weil, wie wir gehört haben, die Wohnung und das Auto haben sie nicht angeschaut. Was wohl gefunden wurde bei der Suche am Strand, ist ein Stück Klebeband. Da war blonde Haare dran, das hätte schon gepasst, aber die hat man untersuchen lassen im Labor und zwar sowohl bei der Polizei vor Ort wie auch von Technikern des FBIs, die mittlerweile auch mit im Boot waren und beide Untersuchungen haben unabhängig voneinander ergeben, dass es eindeutig nicht die Haare der vermissten Natalie waren. Ja, um sowas natürlich dann voranzutreiben, wir haben es in den vergangenen Fällen des Öfteren ja schon gehabt, wenn man nicht mehr weiß, wie es weitergeht, dann fließt Geld. Ja, und ist immer so. Oder wenn man was vertuschen will, fließt auch Geld. Und auch in diesem Fall wurde ein Finderlohn ausgesetzt, der ursprünglich auf $200,000 war, der wurde auf $1 Million erhöht. Ja. Wahnsinn. Um den Fall zu lösen, um das Kind wieder herzubringen. Es gab eine kleinere Summe, die erst auf $100,000 angesetzt war, um ja Hinweise, die zur Aufklärung führen, zu bekommen. Und die kleinere Summe wurde dann auch auf $250,000 hochgesetzt. Also ich bin jetzt nicht so in der ganzen Geschichte drinne. Also ich finde diese Finderlohn, ob es jetzt einfach zur Beschaffung des Mädchens von $1 Million ist oder für die Beweise $250,000, ich finde, das sind ganz schön hohe Beträge. Also wenn ich das mal hier so in Deutschland höre, so für sachdienliche Hinweise gibt's was weiß ich, 5.000 oder 10.000 Euro. Wir reden hier von $1 Million beziehungsweise für Hinweise gibt es hier $250,000. Also man kann schon wirklich sehen, wie Klaus anfangs gesagt hat, dieser Medienrummel, was die Mutter mit ihrem neuen Ehemann da rangetrieben haben, das wird wahrscheinlich dem so geschult sein, dass das so hochgetrieben wurde. Ja, $1 Million, den Jackpot, sag ich mal, hätte es dann gegeben, wenn man die Natalie lebend den Eltern zurückgebracht hätte. Das genau, man, das man ja. Und das andere sind die Sachen, das andere sind ja nur Hinweise. Also schon, ja, das ist schon, aber das stimmt, das ist schon viel Geld im Spiel. Aber ich denke, dass, wie du schon sagst, das ist bedingt dadurch, dass das in den Medien sehr, sehr gehypt worden ist. Also die Amerikaner scheinen da, wenn ihren Bürgern im Ausland was passiert, sehr, sehr regressiv vorzugehen da an der Stelle. Das glaube ich ist heute aber auch immer noch genauso. Wer nicht so geschickt vorgegangen ist, ist der Herr Van der Slot selbst, weil kaum, dass man ihn entlassen hat, hat er nichts Besseres zu tun, als noch eine neue Version aufzutischen, was denn da an dem Abend passiert wäre. Und die hört sich dann wie folgt an. Natalie habe Sex gewollt. Er aber habe keine Kondome gehabt. Sie habe ihn gebeten zu bleiben, aber er hätte ihr erklärt, dass er am nächsten Morgen Schule hätte. Daraufhin wollte das Mädchen allein gelassen werden und er hätte das so akzeptiert und sich von den Calopé-Brüdern nach Hause bringen lassen. Die stritten das dann wiederum ab. Das ist so ein richtiges Bäumchenwechsel, die Spiel. Und im Laufe der Ermittlungen wurden weitere Jugendliche, die mit Van de Slot bekannt waren, zwar kurzzeitig verhaftet, aber immer wieder freigelassen. Da haben wir leider keine Namen, wer das war. Aber ich denke, die werden halt ganz normal das komplette Umfeld von dem Van de Slot mal abgegrast zu haben, um doch irgendwie an Informationen zu kommen, gerade mit dem Druck seitens der Presse, der da wieder war. Tja. Jetzt wechseln wir mal das Land. Ja, es wird sehr, sehr verstrickt. Weil man hat dann erstmal im Jahre 2005 durch mehrere Verhaftungen und Beweisaufnahmen und Anhörungen nichts erreichen können. Und im Jahr 2006 hat dann die niederländische Polizei sich den Fall mal angenommen und hat im Rahmen ihrer Ermittlungen am 15. April 2006 den Drogendealer Jeffrey von Cromfoyert festgenommen, weil man angenommen hatte, dass Natalie einen Drogendeal am Strand beobachtet hat und da reingeplatzt ist und man hat sie deshalb wohl beseitigt. Und am 17. Mai 2006 wurde Guido Weaver festgenommen, der Sohn eines ehemaligen Politikers auf Aruba. Der wurde nämlich verdächtig an dem Verschwinden und an der eventuellen Ermordung von Natalie beteiligt gewesen zu sein. Eine Begründung für diesen Verdacht ist leider nicht bekannt, aber er wurde halt festgenommen. Also wir haben nichts gefunden. Was wir wissen ist, dass Guido Weaver nach 6-tägiger Befragung wieder entlassen wurde, da es zu einer Einigung zwischen Staatsanwaltschaft und den Anwälten Weavers gekommen sei. Wie genau diese Einigung aussah, wissen wir leider auch nicht. Das ist jetzt wieder so ein Punkt, wo wir wieder Mutmaßungen annehmen können. Da könnte eventuell auch Geld geflossen sein. So ungefähr, lasst mich in Ruhe, ich habe damit nichts zu tun. Und bitte, warum soll das immer im alten Amerika passiert sein? Warum soll es in der heutigen Zeit nicht auch korrupte Staatsanwälte oder Anwälte in Holland geben? Also das ist jetzt mal so eine Meinung, die ich jetzt mal so in den Raum werfen würde, weil man findet wirklich sehr viel Information über diesen Fall. Aber warum gerade dieser Guido Weaver verhaftet wurde und warum er freigelassen wurde, man findet darüber nichts. Und jetzt, wie gesagt, man kann darüber spekulieren, warum das so ist. Ich weiß nicht, was du für eine Meinung dazu hast, aber wir sind da, glaube ich, immer aufgrund des Podcasts mittlerweile schon immer ähnlicher Meinung, weil es spiegelt sich immer wieder alles, ne? Ja, dieses es gab eine Einigung zwischen Staatsanwaltschaft und den Anwälten, also in Mehrzahl auch, also die haben da richtig groß aufgefahren. Das klingt halt einfach immer nach irgendeinem Deal, den die gemacht haben, in welcher Form auch immer. Ob das Geld oder sonst was, keine Ahnung. Und es ist wieder so, dass es Nachkommen von irgendeinem bekannten Politiker ist, also der Vater von Guido Weaver war kein Unbekannter wohl auf der Insel. Also war also, glaube ich, sehr, sehr beliebt eigentlich in der Zeit, wo er im Amt war. In amerikanischen Anwaltsserien, die auf diversen Streamdiensten laufen, heißt es immer wieder, man hat einen Vergleich gemacht. Ja, genau. Sowas, ja. Diese niederländischen Ermittler, die haben auf jeden Fall mal auch, sage ich mal, richtig mal zugepackt. Die haben nämlich am 27. April 2007 mit 20 Mann den kompletten Garten der Van de Slots umgegraben. Da hat man halt nach einer Leiche gesucht, hat aber nichts gefunden. Einen Monat später durchsuchte man dann tatsächlich mal auch ein Haus, aber interessanterweise auch nicht das von der Familie Van de Slot, sondern das von den beiden Brüdern, von den Calopés. Und am 21. November 2007 wurden die erneut verhaftet allesamt. Wie sollte es anders sein? Und kurzzeitig auch wieder freigelassen. Im Dezember 2007 erklärte der Staatsanwalt den Fall für abgeschlossen. Doch die Story geht weiter. Ja, der Van de Slot ist irgendwann ja mal nach Holland gegangen und im Februar 2008, also ich sagte, wir kommen ins Jahre 2008, hat er ja erzählt, dass er was mit diesem Mord an den Mädchen zu tun hat. Er hat nämlich in einem Auto gesessen, und zwar ein niederländischer Geschäftsmann namens Patrick van der Am. Der hat sich mit ihm so ein bisschen angefreundet, und im Auto des Mannes wurde er so ein bisschen missbraucht vom Lockvogel. Der war nämlich Lockvogel von einem Reporter namens Peter R. de Vries, und die haben versteckt die Mikrofone und Kameras in dem Auto präpariert, und Van der Slot merkte das halt nicht und hat frei munter so ein bisschen erzählt, er habe Natalie am Strand im Arm wohl gehabt, und da hat sie angefangen zu zittern und ist dann bewusstlos geworden. Dann ist er nach Hause gegangen, und ein Freund habe schließlich für ihn den Körper beseitigt. Und als man ihn später mit seiner Aussage konfrontierte, erklärte der Jugendliche, er habe zu viel Marihuana geraucht und gelogen. Also es gibt ja nachher noch nur eine kleine Filmempfehlung, oder ich schiebe die jetzt mal ein. Ich glaube, ich habe die auch in die Shownotes schon reingeschrieben. Es nennt sich The Story of Natalie Holloway. Das ist so ein, ja, eigentlich so eine amerikanische Teenie-Komödie, wo die alle feiern und so. Es kommen sehr viele Details, die wir hier angesprochen haben, auch in dem Film vor. Also und unter anderem auch diese Geschichte mit dem Autofahren, und man sieht halt auch im Auto, wie er da gerade einen Joint raucht. Und okay. Das haben sie mit eingebaut. Ja, ja, also es fehlt nicht wirklich viel in dem Film. Es ist jetzt nicht so ein Film, wo man sagen muss, wow, cool, Hollywood-mäßig. So leichte Kost für einen Sonntagnachmittag. Es fließt kein Blut, aber es sind so sehr, sehr viele Details, die wir hier angesprochen haben, sind dort verfilmt. The Story of Natalie Holloway, und gibt es auf Amazon Prime als Stream. Kostet allerdings 3,99 €. Das schon mal so als Tipp für zwischendurch. Was auch angesprochen wurde in dem Film, das ist nämlich das nächste Thema, neben Entführung und Drogendeals bringen wir jetzt noch ein bisschen Sklaverei in den Fall. Ja, da bin ich hier fast vom Stuhl gefallen, wo ich das in den Nachforschungen dann gelesen hat, weil der Van der Slot gibt keine Ruhe. Der hat also tolle Geschichten auf Lager, weil am 24. November 2008 erklärte dann in einem Interview mit Vox News, er habe Natalie an einen weißen Sklavenhändler verkauft. Man habe sie nach Venezuela gebracht, mit dem Geld habe er die Brüder Calobi bezahlt. Außerdem habe sein Vater zwei Polizisten bezahlt, die über das Verbrechen Bescheid gewusst hätten. Nach der Sendung, es war auch natürlich gleich wieder im Fernsehen, also nicht auf kleiner Flamme, sondern immer vorne mit dabei, hatte auch diese Aussage direkt sofort widerrufen. Also das hat schon was Krankhaftes, was der da tut, ne? mit seinen ganzen Geständnissen und Geschichten. Im März 2010 meldet sich Van der Slot dann erneut, diesmal bei der Familie Twitty Holloway, also bei den Eltern und auch bei dem leiblichen Vater von Natalie, mit der Nachricht, er wüsste, wo die Leiche von Natalie sei. Und das würde er der Familie wohl auch gerne sagen, hätte aber gern die Belohnung dafür. Also, dann hat man ausgemacht. 15.000 hätte er gern per Überweisung auf sein Konto und 10.000, wir sprechen von Dollar, in bar. Diese Geldübergabe wurde dann von verdeckten Ermittlern auf Video aufgezeichnet, und an der Stelle konnte man Van der Slot zumindest wegen Erpressung das erste Mal tatsächlich anklagen. Wegen Mord natürlich nicht. Ja, am 30. Mai 2010 geht's dann weiter. Dann kam nämlich die nächste Meldung im Zusammenhang mit der Person Van der Slot. Stephanie Flores, eine 21-jährige Studentin, die seit 3 Tagen als vermisst gemeldet war, wurde in einem Hotelzimmer in Lima in Peru tot aufgefunden. Das Zimmer war auf den Namen Van der Slot reserviert und bezogen worden. Die Festnahme fand am 3. Juni 2010 in Chile statt, wohin Van der Slot geflüchtet war. Die Anklage diesmal ganz klar Mord, und Van der Slot versuchte in der Verhandlung erneut einen Deal zu machen, in der er den angeblichen Ort verraten würde, wo die Leiche Holloways zu finden sei, Am 11. Januar 2012 wurde er zu 28 Jahren Haft verurteilt. Das heißt, wir sind jetzt an dem Punkt, was Klaus am Anfang sagte, so mit Leiche hin oder her. Wir haben jetzt unsere Leiche, aber eigentlich nicht die Leiche, die diesen Fall behandelt. Wir haben eine andere Leiche. Leider. Was? Leider, ja. Ja. Und am 12. Januar 2012 wurde Natalie Holloway von Alan King, einem Richter, am Gerichtshof in Alabama offiziell für tot erklärt. Das heißt, somit haben wir eine zweite Leiche oder eine zweite Tote, aber ohne Leichnam. Und wir können sagen, dass der Fall Natalie Holloway bis heute ungelöst ist. Und wir haben ja gesagt, wir sind im Jahre 2012. Ich meine, es ist 4 Jahre her. Mal gucken, was uns da noch so erwartet. Es bleiben aber immer noch Zweifel und Fragen offen. Ja, also ich denke mal, eine Frage auf jeden Fall. Was wollte Van de Slot mit seinen ganzen bizarren Geständnissen und den ganzen Widerrufen bezwecken? Ne? Hm. Erste Annahme ist natürlich, entweder hat er wirklich was damit zu tun und das war so eine Art Verwirrtaktik. Oder ist es das Phänomen, was wir auch schon in anderen Fällen hatten, dass Leute einfach durch Geständnisse mal so diesen kurzen Moment im Rampenlicht mal einfach genießen wollen. Was bei ihm vielleicht nicht ganz passt, weil er direkt von Anfang an verdächtig war. Also er hat eigentlich schon genug Presse gehabt. Das ist also einer dieser Fragen, die wir wahrscheinlich nicht beantworten können. Nur halt mutmaßen. Also ich habe das Gefühl, dass da ein größerer, ich halte das fast schon für krankhaft, sich immer wieder neue Geschichten auszudenken. Er ist ja teilweise entlassen worden, weil sie haben gesagt, wir können dir nichts nachweisen, du bist ein freier Mann, und sich dann wieder ins Fernsehen zu setzen oder zu stellen und eine neue Geschichte aufzutischen. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja gut, man kann jetzt natürlich auch noch den Beruf seines Vaters ins Spiel bringen. Der war ja nun ein bekannter Anwalt auf Aruba. Ich meine, gut, ich weiß nicht, wie groß Aruba ist. Ich weiß auch nicht, wie viele Anwälte es dort gibt. Also zumindest war es kein unbekannter Anwalt. Und ja, wir reden natürlich auch von Schmiergeldern, die in anderen Fällen geflossen sind und oder Gefälligkeiten, so nenne ich es mal halt. Früher hat man gesagt, immer Wurst- und Schinkenwährung. Da ist der Kofferraum, packt eine Mettwurst rein und ich mache die Augen zu. Das wird da vielleicht nicht so gewesen sein, da war es dann vielleicht eine Pulle rum. Und vielleicht hat man auch deshalb einfach Rücksicht auf den Van der Slot genommen, weil er halt einfach Sohn eines bekannten Anwalts war. Ne? Das ist durchaus denkbar, ja. Das, diese Verquickung ist interessanterweise immer da. Aber die andere Frage ist natürlich, wie kann dieses Mädchen komplett verschwinden auf so einer Insel, ne? Hm. Und da gibt's halt die Annahme, dass man sie einfach über Bord geworfen hat. Sprich, man ist mit dem Boot aufs Meer raus und hat sie da irgendwie in Anführungsstrichen entsorgt. Aber das würde sich von meiner Sicht nicht damit decken, dass die so viel Aufwand getrieben haben und nicht nur einmalig, sondern mehrfach, gerade auch mit Tauchern und mit Freiwilligen, mit Leuten vom FBI, von der Polizei, auch gerade den Strand und die Umgebung im Meer abgesucht haben. Ich meine, man müsste so eine Leiche finden können dann. Ich weiß nicht, wie weit die dann raustreiben kann und wo man dann sucht, weil die waren ja relativ schnell vor Ort und haben relativ schnell angefangen zu suchen. Da müsste man jemanden fragen, der sich so mit so Tiden auskennt, wie da der Sog ist an so einer Insel zum Strand weg und das. Ich weiß auch nicht, also wenn man jetzt mit so einem Boot so 3-4 Kilometer rausfährt, ja, wird so eine Leiche immer irgendwann mal an Land angespült oder, also wenn sie jetzt nicht gerade von Haien gefressen wird, keine Ahnung. Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Welche Fragen? Ja. Ich höre gerade so einen Krimi-Roman als Hörbuch. Da geht es auch um Wasserleichen, da wird das erklärt, aber das ist halt nur Wissen aus einem Roman jetzt, dass so eine Leiche eigentlich erstmal, wenn wirklich keine Luft mehr in den Lungen ist, erstmal absinkt, in der Regel aber dann nochmal wieder auftaucht, wenn sich so während der Verwesung diese Fäulnisgase Faulgase bilden. Ja, genau, ist klar. Dann kann sein, dass die wieder nach oben treibt. Also es ist scheinbar nicht so einfach damit getan, eben mal schnell jemanden über Bord zu schmeißen. Das heißt, das hätte man schon besser planen müssen dann. Für mich auch unverständlich, Warum geht die mit drei Fremden mit? Kann am Alkohol liegen, aber warum waren die Klassenkameraden nicht informiert? Also die haben ja gesagt, sie haben das alle gesehen. Also ich würde so denken, wenn ich fremd bin auf einer Klassenfahrt, auf einer weit weg von daheim, dass jeder so ein bisschen nacheinander guckt. Also, aber das scheint da auch überhaupt nicht geklappt zu haben an der Stelle. Ja, aber wenn man so sich das Ganze mal durchliest oder betrachtet, was wir jetzt hier vorgestellt haben. Ich habe es ja so spaßeshalber gesagt, der Ballermann oder so. Es wird auch in dem Film so dargestellt. Also da ist schon echt viel Alkohol geflossen. Also man spricht da wirklich nur von Alkohol, ob es Drogen waren, ob es da jetzt irgendwelche K.O.-Tropfen waren oder so, weiß man nicht. Und man sieht halt auch einfach, dass das Mädchen wird gefragt, kommst du mit uns nach Hause? Und sie sagt, nee, ich fahre mit den Jungs nach Hause, die bringen mich weg. So wird es halt in dem Film dargestellt. Ich will nicht zu viel spoilern, falls sich den jemand klicken möchte oder so. Aber ich weiß es nicht. Ich meine, klar, wenn man Alkohol getrunken hat, dann wird man natürlich auch leichtfüßig und dann steigen vielleicht auch irgendwelche jungen Mädels mit irgendwelchen Typen in einem Auto ein und denken nicht darüber nach, was passieren kann. Ich meine, klar, kann sie von drei vergewaltigt worden sein, umgebracht worden sein und ins Meer geschmissen worden sein. Das sind alles so Mutmaßungen, die wir momentan noch nicht weiter ausarbeiten können, weil wir nicht mehr Informationen haben, aber für uns ist der Fall zumindest abgeschlossen, sage ich mal, aber wer weiß, was da noch kommt. Ja, diese Fragerunde ist ja letzten Endes auch immer für euch Hörer da, wenn ihr da Ideen zu habt, immer gerne, her damit. Wir können sowas ja auch im Nachhinein dann nochmal weiter durchaus diskutieren, wenn es irgendwo eine Plattform gibt, die man dafür findet. Ja, wir haben ja auch Hörer, die beruflich damit zu tun haben. Das haben wir jetzt erfahren. Ich weiß jetzt nicht, ob man das namentlich, das lassen wir jetzt mal. Aber wir wissen auf jeden Fall jetzt von einem Hörer, ich grüße mal anonym an der Stelle, dass es tatsächlich jemand ist, der in dem Bereich arbeitet. Ja, aber nicht auf der schwarzen Seite, auf der dunklen Seite der Macht. Der arbeitet auf der richtigen Seite, auf der Aufklärungsseite. Aufklärungsseite. Ja, genau. Ja, wie gesagt, Fall ist in diesem Fall abgeschlossen. Wir haben zwei Tote und eine Leiche. So sieht's aus. Wir haben einen Mörder und aber eine Leiche zu viel quasi. Ja. Ja. So sieht das aus. Also. Ja. Der Herr van der Slot. Genau. Die Holländer. Ja, wie versprochen, kommen wir jetzt zu unseren Kommentaren, die wir jetzt mal zusammenfassend erzählen werden. Der erste Kommentar ist von dem Frank M., der auch das Krimi-Rätsel mit Fritz Hamann gelöst hat. Die Details geschrieben, die Klaus schon vorgelesen hat, mit dem Adventskalender und lässt nochmal schöne Grüße da und sagt einfach, macht weiter so. Viele interessante Folgen. Machen wir doch gerne. Das wird nächstes Jahr weiterhin spannend werden. Auch der Carsten hat das richtig gelöst mit dem Fritz Hamann und auch sehr ins Detail schon gegangen. Das mit dem Touristenbüro in Hannover hat er auch rausgefunden und dass es dadurch diese Verbindung, die angesprochen ist, zwischen Wilhelm Busch und diesem Vampir von Hannover gibt. Und dann haben wir natürlich unseren Isopode. Ich zähle ihn fast schon zum Inventar. Jetzt, was hat der denn geschrieben, Hatti? Ja, der hat eigentlich fast identisch das gleiche geschrieben, was der Carsten geschrieben hat. Fritz Hamann, er hat es halt noch ein bisschen verniedlicht, in Klammern, der mit dem Hackebeilchen. Ja. Und hat natürlich auch den lieben Herrn Wilhelm Busch noch mit ins Spiel gebracht. Und er hat 5 Minuten gebraucht für die Lösung. Manchmal hat man dann halt mal schnell einen Geistesblitz und hat dann auch gleich schnell die Lösung. Ja, das ist ja schön zu sehen, dass es mal so läuft. Dann haben wir elektronische Post gekriegt von Herr oder Frau Gebinsel. Ist ein sehr, sehr netter Nick, muss ich sagen. Und da geht es aber jetzt gar nicht ums Krimi-Rätsel, sondern da ging es um das Rätsel von dem Fall davor, wo wir ja über die Manson-Family gesprochen haben. Und ich habe wohl in die Richtung gesteuert, Marilyn Manson, also der Rocksänger und der Serienmörder, beziehungsweise die Gruppe um den anderen Manson, hätten nichts miteinander zu tun. Und er hat uns sehr ausführlich eines Besseren belehrt, weil nämlich sowohl Band wie Künstlername bei Marilyn Manson und auch vieler Bandmitglieder auf Zusammensetzungen aus verschiedenen Namen von diversen Ikonen, zum Beispiel Marilyn Monroe und Madonna und so weiter, und von Massen- oder Serienmörders auf der anderen Seite zusammengesetzt sind. Ich lese die jetzt nicht im Einzelnen vor. Ich kann aber sagen, der Kommentar ist auf unserem Blog, der lohnt sich zu lesen, weil er das wirklich ganz genau aufgeschlüsselt hat, wer sich da mit welchem Namen schmückt. Und ja, da sind Großkaräter dabei. Albert Fish zum Beispiel habe ich gelesen. Den haben wir dieses Jahr schon gehabt als Fall bei uns. Oh ja, genau. Ja, wer sich erinnern mag, wer nicht, ist auch gut. Man muss auch Sachen verdrängen können. Ja, ab und der, zu. Das war einer, der war, ja, der war nicht nett, der Albert Fish. Das war nicht der nette Onkel von nebenan. Nicht wirklich. Ja. Dann haben wir den Bastel-Andi. Ja, der hat sich dann auch nochmal über das Krimi-Rätsel hergemacht und hat auch herausgefunden, dass es der Fritz Hamann war. Und die Morde wurden auch in einem Film verfilmt, Der Todmacher mit Götz George. Und auch er hat natürlich den Adventskalender mit ins Spiel gebracht mit Gottfried Wilhelm Leibniz und Wilhelm Busch. Ganz lieben Dank an den Bastel-Andi. Genau, komplett richtig gelöst, mit dem Beil in der Hand abgebildet. Dann hat uns noch geschrieben der Cross Golf to Rebel, dass da jetzt muss ich doch mal ein bisschen, ich bin ja begeisterter Podcast-Hörer und ich weiß, der Cross Golf to Rebel, das ist das Wort an sich, ist schon schwierig. Der macht auch einen Podcast, der macht nämlich den Hook and Slice Podcast, da geht's um Golf. Also wenn wir jemand in der Hörerschaft haben, der nach den ganzen spannenden Geschichten zum Entspannen gerne Golf spielt und sich dafür interessiert, dem sei der mal empfohlen an der Stelle. Und er schreibt, moin Jungs, ich bin gerade an der Stelle, wo ihr der Meinung seid, dass es heute nicht mehr vorstellbar ist, dass Fremde durch einen Tatort laufen. Und er gibt uns die Empfehlung, schaut mal nach Dresden, wo es den Anschlag auf die Synagoge gegeben hat und wann die Polizei den Tatort abgesperrt hat. Wobei man den Kräften in Sachsen da schon unterstellen kann, dass das Absicht war. So eine Schlamperei passiert ja nicht mal mehr in Hobbykriminalisten, schreibt er. Bis zum Rätsel muss ich noch ein Stück hören, bis denne. Ja, vielen Dank. Das Rätsel scheinst du nicht mehr geschafft zu haben. Ich nehme an, zeitlich, weil ich weiß, du nimmst auch am Pottwichteln teil. Da sind viele Podcaster im Moment sehr beschäftigt mit. Aber da freue ich mich, wenn auch hier die Podcast-Kollegen sich mal zu Wort melden bei uns. Das finde ich doch sehr, sehr nett. Ja. Ich glaube, Pottwichtel-Abgabe ist heute, ne? Das stimmt, ja, ist heute. Wir sind am, heute haben wir den 14. Dezember. Heute ist Abgabe, ja. Aber ich glaube, ein bisschen Karenzzeit wird es hier und da noch geben. Ja, und somit hat der Cross-Golf to Rebel Zeit, um vielleicht das nächste Krimi-Rätsel zu lösen, was Klaus uns jetzt vielleicht mal vorstellen mag. Das mache ich gerne. Diesmal ist die Überschrift fragwürdige Folgsamkeit. Weil ein Mann ausführte, was ihm jemand einflüsterte, starb eine Frau. So, und mehr Info gibt es diesmal nicht. Okay. Machen wir es mal schwer, weil es wird ja auch viel Zeit sein diesmal, bis wir uns dann wieder hören, weil wir ja eine kleine Weihnachtspause einlegen. Wir werden uns in der ersten Januarwoche wieder hören. Also wir haben, genau. Wir haben jetzt also mindestens 2,5 Wochen wahrscheinlich frei und Urlaub. Bis dahin würde ich ganz gerne eine Tasse verschicken. Wir haben ja im letzten Podcast dazu aufgerufen, dass die Leute, die uns einen Fall, manche haben sogar mehrere Fälle geschickt, uns zuschicken, die werden an dem an der Verlosung teilnehmen. Und wir haben sage und schreibe, hilf mir, 17 Vorschläge bekommen. Und ich glaube, es sind 23, 24 Fälle. Das heißt nicht, dass wir die alle mal abarbeiten oder so. Vielleicht gucken wir uns den einen oder anderen interessanten mal an. Aber derjenige, der jetzt von uns gezogen wird oder von mir, den Fall werden wir auf alle Fälle im Januar dann vorstellen, sofern, genau. sofern wir wirklich Informationen finden. Ich muss dazu sagen, den machen wir. Wenn er nur 5 Minuten ist, weil wir nichts zusammenkriegen, aber der ist versprochen. Ja. Damit werden wir dann die zweite Staffel Face of Death im Januar 2017 starten. Dann erzähl uns doch mal, wer uns denn alles geschrieben hat. Ja, jetzt darf ich ein paar Namen vorlesen, weil ich bin nämlich der absolute Meister, was Namen betrifft. Kleiner Insider. So, Dodo hat geschrieben, Isopode, Alexander S. steht mit auf der Liste, Mia Lux, Bubi 1989, Alexander K., der Bastel-Andi, der Brombeerfalter, Bulli Buhlmann, Michael K., der Mounty, der Butler, Lost in Paradise, das ist der Alex. Lost in Podcast. Lost in Podcast, wie kommen wir auf Lost in Paradise? Egal. Die Insel. Das war wegen der Insel heute, das war zu viel Insel. Ja. Dann der Tümmler, der Sprumpel, der Christian vom Umwomukum Podcast und das Sebi, das ist auch ein Podcaster, der macht Ohrennahrung und vielleicht wäre andere Sachen auch gerne hört, Talk 30 to Me, diese morgendliche, früher mal täglich, mittlerweile etwas weniger, aber immer noch schöne Morgenshow. Ja, so. 17 Stück. Genau, und in der Reihenfolge, wie Klaus sie von oben nach unten gelesen hat, haben die alle eine Nummer bekommen. Sprich, ja. Dodo als erstes hat die 1 und das Sebi hat die 17. So, genau. Jetzt bin ich auf die Seite Zufallsgenerator gegangen. Da steht, deine Zufallszahl ist bla bla bla. Eine neue Zufallszahl zwischen 1 und 17. So, und dann steht da generieren. Und ich mache das so, wie ich das in anderen Podcasts gehört habe. Ich klicke jetzt dreimal auf generieren. Ich klicke jetzt. Ist das okay so für dich, ja? Ja, ja, durchaus. Okay, ich klicke jetzt einmal, zweimal, dreimal. Die 12 steht da. Was ist die 12? Die 12. Das ist der Butler. Der Butler, okay. Alles klar. Das heißt, wir werden im Januar einen Fall von dem Butler uns vornehmen. Der Vorteil ist, dass der Butler einen Podcast macht. Ich brauche seine Adresse nicht. Sie wird hoffentlich im Impressum stehen. Da gehe ich von aus. Und der kann sich zu Weihnachten auf eine blutgefüllte Tasse Face of Death füllen. Nein, um Gottes Willen. Oh, weia. Ja. Ganz, doch, ganz lieb. Die Tomatensuppe vielleicht. Lieber. Ganz, ganz lieb. Wie heißt der denn mit Vornamen? Der Butler, weiß ich jetzt gar nicht. Der Butler. Das wirst du herausfinden, wenn du die Adresse findest. Er hat sich bei uns mit der Butler gemeldet, dann lassen wir das auch erst einmal so. Der Butler-Film, ach nee, das ist mit T geschrieben. Was stimmt denn mit mir nicht? Ach, machst du jetzt ein Live-Googeln? Ja, ich wollte jetzt einfach mal gucken, ja. Weil ich ja weiß, dass der Podcast, der macht ja mehrere Podcasts, ne? Ja, ich muss jetzt gerade hier ein bisschen grinsen, weil ich mich dich gerade als Losfee vorstelle, so im rosa Kleidchen, wie du da jetzt die Zahlen da gezogen hast. Der macht ja auch das geheime Kabinett, ne? Richtig, ja. Oh, ja. Da haben wir heute aber hier richtig Podcast-Werbung drin. Ja gut, aber Mirko, wir sind ja auch... Mirko heißt der. Mirko. Gratulation. Ja. Genau. Wir sind ja auch im Metateil. Den Fall haben wir ja abgeschlossen. Da können wir das gerne mal machen. Ja. Auch da, ich schau mal, ob die ein oder anderen, also wer hier als Podcaster genannt ist, ich werde versuchen, die entsprechenden Links in die Shownotes irgendwie reinzubasteln noch. Ja, also ein bisschen habe ich was reingemacht. An dieser Stelle kann ich einfach nur sagen, also Klaus und ich, wir werden es vorher bestimmt nochmal hören. Und sag ich von aus. Passend zu unserem Podcast möchte ich unseren, Achtung, jetzt kommt's, unseren Hörern ein frohes, gesägtes Weihnachtsfest wünschen. gesägt Weihnacht. Ja. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören es im neuen Jahr. Tschüss, macht's gut. Da schließe ich mich an und wie immer, ihr wisst es, passt auf euch auf. Servus. Case closed.